das. Er raubte es mir. Er hat es abgetötet. Ihre Hörgeräte. Die Jungs von nebenan machen mit weh. Vielleicht stampfen wir doch Mamas Blumen weh. In Polen nutzen Gasten wir vom Reh. Und Feier gucken lassen wir nicht weh. Meth ballern und Mucke basteln. Bin ich total verreisen. Thank you. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Zu viele Kinder können nicht zur Arbeit. Millionen von Eltern können nicht zur Schule oder in die Kita. Die Experten sagen, gründlich und oft die Großeltern waschen. Jetzt zu dem nehmen, was mir heute das bringt. Lass mir den Dank aussprechen an Menschen, die anders dann, als werde es nie wieder etwas geben.